Sie drehen die Szene ein paar Mal. Die Regisseurin ist zufrieden. Uff, das war ganz schön anstrengend. Man muss sich sehr konzentrieren. Ja, Filme machen ist harte Arbeit, lacht Ruth. Aber das war prima. Du spielst sehr natürlich, perfekt. Ghassan ist stolz. Danke, also ich mache das gern wieder einmal. Nächste Woche geht die Arbeit weiter. Ich melde mich bestimmt bei dir. Sehr schön. Tja, ich gehe dann. Also tschüss. Moment, nicht so schnell. Du bekommst noch deine Gage. Meine Gage? Ja, dein Honorar, dein Geld. Komm, das machen wir gleich.